dem super netten Grinsen. Rote lange Haare in jeder Brust ein Piercing. Immer schlechte Laune, geh mir nicht auf den Sack. Bitches haben keinen, aber wenn dann, oh fuck. Beine und ein Loch, ey, manche stehen drauf. 50 Euro leg dich hin, dann darf jeder mal rauf. Jeder Strümpfe festgezogen, will es gar nicht fassen. Manche sind so blöd und lassen echt alles mit sich machen. Bitch, steh auf dich! Bitch, steh auf Geld! Bitch, steh auf dich! Bitch, steh auf Welt! Bitch, steh auf dich! Bitch, steh auf Geld! Bitch, steh auf dich! Bitch, steh auf Welt! Bitches heulen rum, wenn sie was wollen und es nicht kriegen. Zicken selbst noch rum, auch wenn sie auf dem Rücken liegen. Intrigen und Geläster, Eifersucht ist gar nicht schwer. Bitches sind nur freundlich während dem Geschlechtsverkehr. Bitch steht auf dich, Bitch steht auf Geld, Bitch steht auf dich.